Heat im Torterje Edit. Und weiter geht es mit einem großartigen Klassiker des Postpunk, nämlich We Are Time von The Pop Group. Und We Are Time, das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben wirklich Zeit. Wir sind nicht nur Zeit, wir haben auch Zeit. Wir haben nämlich natürlich 3 Stunden Zeit, wie mir gerade bewusst wurde. Das wollte ich noch mal kurz durchgeben. Wir haben eine Menge Zeit vor uns mit viel guter Musik. Eine tolle Reise in 1 Live mit Nieswand als 4, denn der ist im Urlaub. got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All this skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. The whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Live 4, aber mit Nieswand heute. Denn 4 ist im Urlaub, aber Nieswand ist nicht im Urlaub. Er vertritt 4 heute hoffentlich standesgemäß und reist mit euch 3 Stunden lang durch die Sonntagnacht. Gerade eben mit den Stranglers zum Beispiel. Das war ein weiter Schritt in die postpunkige Vergangenheit. Peach ist der Name ihres Tracks. Im Hintergrund jetzt aber aktuelle Musik, die sich anhört wie alte Musik. Das ist heute sehr weit verbreitet. Desgleichen Zazak, S-A-S-A-C geschrieben, Zazak aus den USA, hat ein neues hervorragendes Album gemacht. Wir hören das erste Stück daraus namens Bootman hier in 1 Live 4 mit Nieswand als 4. Thank you. nicht friere, draußen sind es minus 17 Grad. Und meine voll aufgedrehte Heizung kommt trotz isolierter Fenster nicht dagegen an. Ich habe nur ein T-Shirt an, kein Wunder, dass mir kalt ist. Doch anstatt mir einen Pullover zu holen, schreibe ich zurück. Ich friere, sie bekundet ihr Mitleid und schreibt mir irgendeine Scheiße, die mich nicht interessiert, was ich meine ist. Meine Probleme mach ich mir immer noch selbst. Dafür brauche ich keine Hilfe, nur einen schlechten Umgang mit Geld oder eine ganze traurige Generation, die jetzt Twitter-Posts mit Herzchen versieht, anstatt parfümierte Briefe zu verschicken. Egal, Hauptsache ficken, denn darum geht's. Deswegen hat die Generation iPod auch Al Green auf ihrem virtuellen Plattenspieler. Ja, die jungen Leute kaufen jetzt die alten Vinylplatten wieder, weil sie sich absetzen wollen von dem, was um sie herum digitalisiert wird. Während Information an Materie verliert, gewinnt sie hoffentlich an Substanz. Mein MacBook macht mein Leben nicht besser, aber dafür leichter. Stell dir vor, ich müsste jeden Text im Bleisatz setzen. Ich würde definitiv mehr Freestyle rappen. Und L1 müsste ein Instrument lernen. Also warum beschweren? Mir geht es großartig ein bisschen. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen als das hier, und zwar für immer. Es geht mir gut vor meinem Bildschirm in meinem Zimmer. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen, und das ist nur ein 24-Zeiler, wenn ich meine Message krieg wie ein E-Mail-Provider. Sitz auf dem Stuhl, der mit Klebeband die Lehne schmückt, und lese, wie der Journalist sich für die Streber hat einen Leser bückt. Ein gutes Gegenstück zu dem Artikel finde ich nicht. Ich finde, seine Ausdrucksweise bringt mir nichts. Ich überfliege alles und empfinde es als Klimaverfehlung und lese über eine ekelerregende Szenenbewegung, die mir den Anschein macht, als wäre alles wirklich so schön wie in einem Sunshine-Pub. Samstagnacht wird die Zeit damit verbracht, sie zu verbringen. Eine Nacht, um mitzukriegen, wie die Vögel wieder singen. Die schöne Zeit packt sie auf 190 Grad, ja, wie sie auf den Silbertablett mit deinem Freudentanz. Dir ist es peinlich, was ich manchmal vor Leuten mach. Bevor meine Träume platzen, bin ich heute Nacht noch wach und ärgere mich darüber, dass ich wach geblieben bin. Bastel mir meinen siebten Sinn und hasse dann mein Spiegelbild. Mir geht es gut, aber sehe tausende Kinder, die sich morgens bis abends nur an die Aussehen erinnern. Ich bin selbst schuld, wenn ich Klamotten trage, egal ob Locken in Haaren, Socken mit Sandalen. Oberflächlichkeit bezeichnet mich als Anti. Außenstehende bestimmen, was ich anzieh. Und deine Stimme sagt mir immer noch, dass ich mich ändern soll. Nicht so faul sein, nicht so aussehen, aber scheiß auf Erfolg. Scheiß auf Erfolg. Seh nur nicht so aus. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen als das hier, und zwar für immer. Es geht mir gut vor meinem Bildschirm in meinem Zimmer. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen, und das ist nur ein 24-Zeiler, wenn ich meine Message krieg wie ein E-Mail-Provider. Live 4 mit Hans Niesmann, der heute 4 urlaubsmäßig vertritt und versucht, den Spirit und den Vibe entsprechend zu halten, wie das sonntagsabends gerne geliebt wird, und es ein bisschen auf meine eigene Art zu machen. Das heißt, mehr mixen, weniger reden, möglicherweise trotzdem Zeit jetzt ein bisschen nachzuhalten. Zum Beispiel, was wir gerade hatten ein bisschen deutschen Hip-Hop. verschiedene Sachen nach den Stranglers. Das war relativ klar erkennbar, das war kein Hip-Hop, obwohl es auch schon mal für Hip-Hop-Platten verwurstet wurde. Danach gab es einen Track des hervorragenden Kölners Ugly Drums, Ugly Inc. nennt er sich für dieses Projekt, Fresh Out of Water, sein Track. Danach ein Stück von dem Album Dogmatikers Elfen von L1 und Grasim und D-Fact. Danke gut, der Name dieses wunderbaren Songs, der sich vor 1-2 verneigte, das habe ich aber jetzt nicht extra nochmal mitgebracht. Wer das nicht kennt, danke gut von 1-2. Das Original, wenn man so will, möge es bitte sich besorgen. Es ist lebenswichtig. Nach den guten Elfen, nach den dogmatischen Elfen, gab es mehr Hip-Hop-Musik aus Köln. Count Bass Diva in der Stadt hatte mit Retro God, Twit One und Lazy Jones eine EP gemacht. Daraus hörten wir ein sehr feines Instrumental namens Avocado, während im Hintergrund gerade eine ebenfalls sehr gute Platte von Carl Craig, der die Kongos geremixt hat, nämlich Congo Man, wegen Staub auf der Nadel herübergerutscht ist. Nicht so schlimm, man hat es nicht gehört. Da hören wir jetzt direkt die andere Seite davon. Hier in 1 Live 4 mit Miesland als Urlaubsvertretung mit Staub unter der Nadel. Crazy! Black, and her name was Colding. Thought she was the cream of the Bayesian street queens. She got tired of that smoky wine dream, began to feel lonesome. together, and we cashed in our sweeps. Gave on to a beggar who was mumbling through the streets. There's no escaping from his snowy white dreams. Worn and lonesome, Henri and me. Now I'm down in this valley. Turn so low. At dawn I prayed to the Lord of my soul. I say, dear Lord, do right by me. You know I'm tired of being lonesome. There's only one way to go, and that's Can't you see that she doesn't fit the dream? She don't care if you leave her. You don't need to try to hang on. She'll air win from sometime lover. Not what you had in mind, like everything else lately. Ooh, time to change your ways. Some soon morning comes the first note, put me in a dream, in the gray light, black and white day. Nothing in the way but our own. Friends and lovers, they've got each other. Half alone is fine with me. Easy dreams in an empty room. Oh, yeah. What more do live mit vier, nun nicht vier, denn es ist die Zeit von vier, aber es ist auch die Urlaubszeit von vier. Und deswegen steht hier Nieswand, Hans Nieswand, der sonst mittwochs hier ist in einer Stunde etwa sozusagen. Aber das war die erste Stunde der vier Sendung mit mir. Und wir hörten ein wenig Rockmusik von Channel XXX zum Beispiel, von Wildest Dreams, ein Bandprojekt des tollen englischen DJs Harvey. Danach Sal Valentino, der großartige Sänger der West Coast Band Quicksilver Messenger Service, mit einem Stück namens Friends and Lovers. Das jetzt im Hintergrund ist wieder sehr aktuell. Dakota Suite, Flats sieht der Name ihres Stücks aus dem neuen Album, das da heißt, There is Calm to be Done. So wollen auch wir es halten. Wir halten es ein wenig ruhig jetzt. Gleich geht es in Richtung Nachrichten und dann geht die nächste Stunde los hier mit vier, der heute Nieswand heißt. making such a fool of thee when you'd love to be someone. This is the time I've set aside from selling old rope and telling bad jokes and cul-de-sac pride. I've learned today while falling apart, the most eloquent way to speak or to pray is straight from the heart. Oh, but to shine like Joan of Arc, you must be prepared to burn. Forget the style and choose from 12 notes. In itself it's a joy, whether it soothes or annoys, a song starts in the throat. Take two kinds of look and one wedding day. Now isn't it clear, there's nothing that that you'd want to say. And if you've known your clothes to wear, then simply wash and comb your hair. And little green Isaac, you're gonna walk backwards through the loop. Does that mean I won't see you? It means you walk backwards through the loop. And little Live 4, aber 4 ist in Urlaub und hier ist deswegen Nieswand. Hans Nieswand, der sonst mittwochs hier ist, macht hier heute eine 3-Stunden-Session mit euch und wir cruisen los mit einem Track namens Cruisin von Dan Hicks and his Hot Licks, ein alter Ami-Kollege aus den 70er Jahren, Kultfigur, kaum einer kennt ihn, aber tolle Platte, in diesem Fall aus der LP It Happened One Bite. Cruisin, damit steigen wir in die 2. Stunde ein. Ich wünsche euch auch hier weiterhin sehr viel Vergnügen. There's some story about these guys. These guys from way back when. I mean, their scene was awful keen. At least it seemed so then. They were out of Brooklyn, cooking and looking for something to get in. Zip, guns and knives, dangerous lives. Nothing mattered to them but cruising in the car with the radio loud. They got right in the crowd, never going far, dragging the mane. The music drove them insane. You can see them coming down the street, moving crazy with the driving beat. Ain't nobody in the driver's seat. Cruising along, cruising along, cruising along. remains the same. Yet she answers not her name. Still, if I could look beyond these skies, standing here again before my eyes, I see those who want you to feel. 1 Live 4, der heute Nissan heißt. Denn 4, der echte 4, ist in Urlaub und ihr merkt es auch. Denn musikalisch vielleicht ein wenig anders, auflegetechnisch ein wenig anders. Aber ich hoffe, der Spirit und der Vibe stimmen trotzdem. Hier geht es jetzt mal ein bisschen technoid und sehr aktuell zur Sache. Anno Stamm, eine neue EP. That Kid from Newport, der Name des Tracks. Davor ein ziemlich wilder Ritt in einem höheren Geschwindigkeitsbereich. Hier direkt vor Anno Stamm The Slits mit einem Stück aus ihrer legendären ersten LP Cut. Davor Montage, ein Projekt aus den ganz späten 60er Jahren von einem Musikgenie, einem jungen Musikgenie. Genies müssen eigentlich im Allgemeinen jung sein, so wie Mozart. Mike Brown, der Name dieses jungen. Desiree, der Name des Stücks von Montage, davor Soul, Northern Soul, um genau zu sein, von Chuck Jackson. Und jetzt hier, wie gesagt, Techno von Anno Stamm, sogar mit 303, also mit anderen Worten Acid Techno, hier bei 4, der heute Niesland heißt. Turn around. Sonntagabend auf 1Live, bei 1Live, in 1Live. Normalerweise mit Klaus 4 hier an dieser Stelle, doch Klaus ist in seinem wohlverdienten Urlaub und ich, Nieswand, Hans Nieswand, der sonst mittwochs hier am Start ist, ist heute am Start und hat gerade eine hausige Phase mit im Hintergrund zum Beispiel Sailor and I, Turnaround im Remix von Arm. Davor gab es Dorian Concepts, Draft Culture, gleich hier ein neues Stück des großen Jimmy Tenor mit seiner Frau. Cola und Jimu nennen sich die beiden und das Stück hat den gar wunderbar herrlichen Namen Open Up Your Chakra for Me. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch weiterhin viel Spaß noch ungefähr 1,5 Stunden lang hier mit mir, Nieswand, der heute 4 vertritt. Maybe you're free. You better think about the future. You better think about your neck. You better think about the shit hairdo you got, mate. I work my dreams off the 2 bits of ravioli and a warm bottle of Smirnoff under a manager that doesn't have a fucking clue. Do you want me to tell you what I think about your cunt? I don't think that's a very good idea, do you? Your pockmarked four-eyed shit fitted shirt, white Converse and a taste for young girls. Don't send me home with a glint in my eye. I told my family about the fucking wage rise and got fucked on, devoured, puked on and sucked off. You fucking fly. The suction on your fly feet kept me pinned to the blinds whilst your PA railed out emails, workstation, forced to engage in flirtatious conversation. This ain't. This ain't. This ain't. Well, just to keep the job, just to keep fuck all from turning into a fucking nothing blob. Bang it out, go on, tell me what you really think. You got no chin, and you got no balls to chin them with. Glass panels separate you, the mid-price hand wash from the bin of use, public toilet paper towels. We run foul of the hidden hatred that festers in dogs like you. Tripwire, talk that makes way for the vacuum. You piece of fucking shit. One on Fitzy! Fitzy! Use a sheet of promise and the red shoes of Dorothy. Blanked out on a bed of thick monotony. With the usual stereotypes, the four for the lip. I fucking hate rockers. Fuck your rocker shit. Fuck your progressive side sleever tattoos. Oompa lumpa blow me down with a feather. Broken dagger bollock. Fitzy. Fitzy. Fitzy. Side. darling, we counter of the sea, electric enthusiasm's crest, no rest. And I'm here to shed some light. to bring the truth right on down to earth from where it once was out of sight. But before I continue, just let me say, this is not my ego suit. I sat down and thought, and I wrote this verse in the interest of the group. Come on, my people. Up, y'all, you know that ain't right. Cause that hurts everybody, black or white. When this cold can't get no heat, just move your body to the beat. While it takes you hard, the disco ride, get high until you're pacified. Why you acting like a living daddy, talking about the body, talking about the head? Space out, y'all, to the disco rhyme. You're moving to the rhythm, but you're wasting time. Stop and think, do you know what's real? Well, let me educate you to the real deal. The media is telling lies. The devil taking off his disguise. They're killing us in the street while we pay more for food that's cheap. And all you want to do is so socialize. How are we gonna make that nation rise? Remember the so-called Indian? Look what they did to him. Maybe they'll do that to us. They're the struggle, they're the win. I mean, damn, get out of your seat. Damn, get on your feet. We say damn, and I will repeat. We mean damn, we're tired of defeat. Damn, no more sitting around. We say damn, no more sitting around. We say damn, no more sitting around. We say damn, no more sitting around. We say damn, no more sitting around. We say damn, no. Well, collectively, we must do for ourselves. While you fight each other without a fair, but fight the system, you never dare. Well, if you ain't down, we'll get you first, cause you slow us down just like a curse. My mind is spirit, we can't let die. For the message in our music for I and I. Service to our people, we must redeem. Like cold chains, home, blowing love supreme. You heard what Marcus Garvey said, and we can't stand still. America was built, understand, by stolen labor on stolen land. Take a second thought as you clap and stamp. Can you rock the house from inside the camp? As you move into the beat to the early light, the country's moving to the right. Prepare now, all get high and wake, cause it ain't no party in the police state. That's it, all we who dare to be free. We gotta change the way we behave. We gotta sacrifice for our righteous cause or remain a passive slave. We're not anti any other race. Understand we're pro-black. And we're against any one of them that tries to hold us back. So think, but don't take too long. The time is getting late. And DJs, if you got a mic, it's your job to educate. Well, I know my voice is not rated S. We didn't talk about money or talk about sex. We didn't talk about clothes or cars and things. And you might be tired of my lecturing. So while you dance and while you sing, all we wanna do is ask just one thing. While you dibby-dibby dies and so socialize, are you gonna help the black nation rise? You dibby-dibby dies and so socialize. How we gonna help the black nation rise? How we gonna make the black nation rise? Gotta agitate, educate, and org nation rise. Agitate, educate, organize. How we gonna make the black nation rise? Agitate, educate, organize. Gonna organize, organize. Agitate, educate, organize. Gonna agitate and organize. Agitate, educate, organize. Gonna educate, organize. Agitate, educate, organize. Gonna organize and organize. Agitate, educate, organize. Gonna do what? Eins live, 4 am Sonntagabend, die zweite Stunde mit dem Ersatzspieler Nieswand, der hier ein Stück Vinyl gespielt hat. Ein ziemlich abgenudeltes Stück Vinyl, um ehrlich zu sein. Brother D, How We Gonna Make the Black Nation Rise, eines der frühen politischen Meisterwerke des Hip-Hop. So etwas wird heute eigentlich im Hip-Hop leider kaum noch gemacht. Auch wenn wir heute ein bisschen guten deutschen Hip-Hop schon in der ersten Stunde hatten. Vor Brother D gab es, das war kein Hip-Hop, das war trotzdem toll, nämlich eine Band aus Düsseldorf, die sich Bar nennt, Adios, der Name ihres Stückes. Davor echten aktuellen Krautrock von Camera, einem Krautrock-Projekt, eines echten Krautrock-Protagonisten, der immer noch aktiv ist. Camera, der Name seines Projekts. From the Outside, der Name des Tracks. Davor die Sleaford Mods, die allseits beliebten Sleaford Mods. Fizzé, der Name ihres Songs, den wir hier hörten. Gleich gibt es wieder Nachrichten. Danach gibt es nochmal eine Stunde mit Vier, der aber heute Nieswand heißt. Auch dabei wünsche ich doch weiterhin viel Spaß und bitte darum dran zu bleiben. Es wird ein wenig weniger danceig, möchte ich mal prophezeien, nach dieser doch ziemlich klubbigen und ekstatischen zweiten Stunde. Linie. So sieht es aus. Hier ist theoretisch 4, praktisch jedoch Hans Niesand, der Klaus 4 in seinem wohlverdienten Urlaub vertritt, bereits schon in der dritten und damit letzten Stunde in dieser einigermaßen herrlichen Sonntagnacht. Der Wetterbericht, es macht nicht sehr viel Spaß, ihn sich anzuhören. Ich versuche das durch warme Musik ein bisschen zu kompensieren und fange direkt hier an mit einem Track aus der neuen Brazilian Shakedown EP. In diesem Fall handelt es sich um das Stück Ciranda von Wamaka in einem speziellen Brazilian Shakedown Edit. Damit gehen wir in die letzte Stunde. Ich wünsche euch auch da weiterhin viel Spaß. cocaine down the lane. Now it's old lives in a drain. Man, a bad man is a Babylon. You got this man, that man. The old darn thing is a Jah Jah's plan. Talking this, saying that. If it ain't true, it's a whole lot of chat. I'm here now and I wanna say, come on down and dig reggae. Say one, two, buckle your shoe. It's not that I'm telling you what to do. Buckingham Palace, the girl called Alice. Come on man, let's sip a chalice. Feel battlefield, please don't trample on my collie feet. I say do re mi, so far ti. Girl, I want you come on home with me. I say all you girls in your tight little shorts, going around and breaking up. I'm a dread and so smart. That little girl, I'll tear you apart. Reggae for me, disco for you. Come with me and you won't feel blue. What is true, little Scooby Doo? Let's have a bite of an Itel's truth. Now what you've got in that pot? I'd like my sheer now while it's hot. You got black man, white man, and then you got the Indian. A good man is a Rasta man, a bad man is a Babylon. You got this man, that man. The old darn thing is a Jah Jah's plan. Talking this, saying that. If it ain't true, it's a whole lot of chat. I'm here now and I wanna say, come on down and dig reggae. I say one, two, buckle your shoe. It's not that I'm telling you what to do. Buckingham Palace, the girl called Alice. Come on man, let's sip up a chalice. I said ear, feel, battlefield. Please don't trample on my collie feet. Do re mi, so la ti. Girl, I want you come on home with me. All the little girls in your tight little shorts, going around and breaking hearts. I said I'm a dread and so smart. Girl, I'm gonna tear you apart. To cocaine down the lane, and now he's dancing in the rain. He took cocaine down the lane. His old life's gone in the drain. They say cocaine wrecks your brain, speed lets you go. So I. Smart, protect your heart. winter and fall. I tell you people, I love you all. And if you've listened to what I say, you'll all live a better way. A, B, C, and D. Girl, I think you're for me. And I don't care what you do, I'm gonna be making love to you. When I get my pay, I take a holiday in the island of J.A. Holiday Inn, Playboy Club. Here I come with my rubber dub. Got black man, white man, then you got the Indian. A good man is a Rasta man, a bad man is a Babylon. You got this man, that man, the old John thing is a Jar Jar's plan. Talking this, saying that, if it ain't true, it's a whole lot of chat. I'm here now and I wanna say, come on down and dig the reggae. I say one, two, buckle your shoe. It's not that I'm telling you what to do, but if you just give me a chance, girl, I'd like to have this dance. Name, a new name, a secret wheel. A name that I don't know. A secret wheel. felt the terror of the infinite, stenciling your diagrams of trilogies and pyramids on the face of the infinite. Sing about a poetess, hyacinth around her feet, that it will never come again. Here's what makes our lives so sweet. Do you agree? your tiger stripes up and down your back, orange and black. I can see your tiger stripes. Since you are a tiger, since you are a tiger, you can find your tiger spot moving through the trees at night. You can move. to thinking over what I had missed. I got me a girl, I kissed her, and then, oh Lord, I kissed her again. Oh, kiss her sweeter than wine. Very 1 Live. Viel geht langsam dem Ende entgegen. Das geht noch gute 10 Minuten und viel ist auch, wie ich mehrmals heute Abend schon erwähnt habe, in den letzten 3 Stunden in Urlaub und wird heute von mir vertreten von Hans Nieswand. Und die letzte Stunde habe ich mich sehr zurückgehalten, die Titel zu erwähnen, denn es wurde so viel gesungen und ich mag es nicht so gerne, in Gesangstracks hineinzusprechen. In diesem Fall ist das einfach, denn Zezek hat keinen Gesang. Doris, der Name des elektronischen Tracks, den wir im Hintergrund hören. Davor gab es Country-Musik von Graham Parsons, In My Hour of Darkness, Pete Seegers, Kisses Sweeter Than Wine. Davor nochmal ein Stück von Cola und Jimu, You Keep Me Working, Felix Tiger Stripes, Owen Pallets, Song for 5 and 6, Cortex, Stand and Move, Sing Canes, New Name, Little Feet, Spanish Moon und Prince Blackmans, Rocker's Delight. Das lief alles in dieser letzten Stunde von 4, der heute in Urlaub ist. Noch 6 Wochen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ein schöner, langer Urlaub, den hat er sich verdient. Wir haben noch weitere 10 Minuten vor uns, die ich hoffentlich genauso amüsant gestalten werde wie die letzten 3. Ansonsten kann man mich Dienstag schon wieder hören. Dienstag werde ich Klaus hier nämlich noch einmal vertreten um Mitternacht, um dann am Mittwoch wieder selbst auf Sendung zu sein in 1 Live Plan B zu meiner gewohnten Stunde. Nicht die Stunde meiner Dunkelheit, sondern eher die Stunde meiner neuen elektronischen Disco-Platten. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich hoffe, ihr habt es verschmerzt, dass Klaus heute einmal nicht da war, und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr bald wieder in meine Sendungen einschaltet. Das war Nieswand bei 4 in 1 Live. Macht es gut. Ciao. my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you